Das unheimliche Dorf. Kriminalhörspiel. Von Rodney David Wingfield. Regie Marina Dietz. Dieser verdammte Nebel. Er wird immer dichter. Dann verlangsame. Du brauchst doch nicht so zu rasen. Jetzt fang nicht schon wieder an. Ich weiß schon, was ich tue. Da, das Auto, pass auf! Alle diese Leute und alle tot. Was für Leute? Was für Leute? Als wir zurückgegangen sind. Aber Sie sind nicht, Sie sind nicht zurückgegangen, Mrs. Gilmore. Sie sind nicht zurückgegangen. Mrs. Gilmore. Mrs. Gilmore. Mrs. Gilmore. Ja? Ich bin es wieder, Mrs. Gilmore. Nur noch ein paar Fragen. Wer sind Sie? Wo bin ich? Aber Mrs. Gilmore, wir haben doch heute Morgen ausführlich miteinander geplaudert. Ich heiße Reed. Ich bin Arzt und Sie sind im Krankenhaus. Krankenhaus? Ich höre doch Soldaten. Machen Sie bitte das Fenster zu, Schwester. Sie sind in einem Militärhospital, Mrs. Gilmore. Sie brauchten eine Spezialbehandlung. Und wir haben die nötigen Einrichtungen dafür. Was für eine Spezialbehandlung? Neurochirurgie. Nein, bitte, fassen Sie den Verband nicht an. Neurochirurgie? Das ist, wenn man am Gehirn operiert. Naja, ein kleiner Schädelbruch war dabei. Aber die Operation ist gut verlaufen. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Sie hatten einen Autounfall. Paul! Wo ist Paul? Was ist mit ihm? Ihr Mann ist auf einer anderen Station, Mrs. Gilmore. Er hat seine Operation nicht ganz so gut überstanden wie Sie. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Kann ich ihn sehen? Natürlich können Sie ihn sehen. Später. Er braucht noch Ruhe. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Ach ja? Die Polizei ist sich ziemlich sicher, dass Sie nicht schuld an dem Unfall sind. Der andere Fahrer litt unter Blackouts. Anfällen plötzlicher Bewusstlosigkeit. Welcher andere Fahrer? Der Mann in dem anderen Auto. Der, den Sie totgefahren haben. Totgefahren? Es war doch nicht Ihre Schuld, Mrs. Gilmore. Oh. Wie ich schon sagte, er litt unter Blackouts. Er hat die Kontrolle über sein Auto verloren und es schleuderte auf Ihres zu. So sind Sie zusammengestoßen und beide über die Klippen gestürzt. Sie haben Glück gehabt. Sie sind auf Sand gefallen. Er auf Felsen. Sein Wagen brannte aus. Da war nicht mehr viel von ihm übrig, als die Polizei eintraf. Oh Gott, wie entsetzlich. Man hat ihn anhand seiner Armbanduhr identifizieren können. Sein Name war Alice. Es wird zu einer Vernehmung kommen, aber man wird Sie nicht belangen. Gott sei Dank. Die Polizei hat schon nach Ihnen gefragt, aber ich habe Sie Ihnen bis jetzt vom Halse gehalten. Man will natürlich eine Aussage. Fühlen Sie sich in der Lage, sie jetzt zu machen? Ich habe einen Kassettenrekorder mitgebracht. Ach, nein, bitte nicht jetzt. Ich habe solche Kopfschmerzen. Es wird Ihnen gleich besser gehen, wenn Sie eine Injektion bekommen haben. Schwester? So, Mrs. Gilmore. Können Sie mich hören? Ja. Also das Ganze noch einmal. Noch einmal. Ihr Name? Anne Gilmore. Name und Beruf Ihres Mannes? Paul Gilmore. Er ist Zeitungsreporter beim Globus. Alle diese Leute und alle tot. Was für Leute? Als wir zurückgegangen sind. Aber Sie sind nicht zurückgegangen, Mrs. Gilmore. Sie sind nicht zurückgegangen. Nein, wir sind nicht zurückgegangen. Ich muss die Aufnahme noch einmal von vorn machen. So, ich bin soweit. Es war spät am Abend. Der Nebel wurde immer dichter. Wir kamen vom Dorf und... Nein, noch einmal von vorn. Sie fuhren ins Dorf. Ja, noch einmal von vorn. Musik. auf, du nimmst wirklich jedes Loch in der Straße mit. Willst du fahren? Sehr witzig. Du weißt, dass ich meinen Führerschein los bin. Dann halt den Mund. Was ist denn los mit dir? Ach, nichts. Du sagst schon. Du weißt ganz genau, was mit mir los ist. Das ist unser erster Urlaub seit Gott weiß wann. Wir haben ein Hotel gebucht. Stadtluft, Geschäfte, Kinos, Theater. Und dann, im letzten Augenblick, ohne mir ein Wort zu sagen, schmeißt du alles um. Ich hab gedacht, dass du das lieber magst. Eine Bruchbude in einem gottverlassenen, verfallenen Seebad mitten im Winter? Paul, was steckt dahinter? Nichts. Lüg mich nicht an, Paul. Ich kenne das doch. Deine Zeitung erwartet eine Story aus dieser Gegend, stimmt's? Ich bin überzeugt, in dem Augenblick, in dem wir das Haus betreten, klingelt das Telefon. Da gibt es gar kein Telefon. Es ist nur... Siehst du, es hat sich doch einiges verändert seit dem Gerichtsverfahren. Ich dachte... Erinnerst du dich, wie wir frisch verheiratet waren? Damals verbrachten wir unseren Urlaub in einem winzigen Häuschen. Weit weg von allem. Nur wir zwei. Das war doch schön. Ja. Vielleicht habe ich auch ein bisschen gehofft, dass wir so eine Zeit wieder erleben könnten. Tja, deshalb habe ich umgebucht. Es tut mir leid. Entschuldige. Erzähl mir was über das Dorf und das Häuschen. Da spukt es. Was? Ja, nicht im Häuschen, im Dorf. Vor ein paar Jahren habe ich darüber einen Artikel geschrieben. Du warst schon mal da? Nur einmal. Es ist hübsch dort, es wird dir gefallen. Wenn dort ein Gespenst umgeht? Das ist doch nur eine Sage. Vor ein paar hundert Jahren haben sie eine Kirche direkt an die Kante des Cliffs gesetzt. Neben das Pub. An einem nebligen Abend haben sich die Frommen in der Kirche versammelt und die Sünder in der Kneipe. Plötzlich große Tragödie. Der Felsen des Cliffs bricht ab und die Kirche stürzt ins Meer. Die gesamte Gottesdienstgemeinde ist ertrunken. Wie furchtbar. Hm. Und was passierte mit dem Pub? Das ist es ja. Gar nichts. Das Pub blieb unversehrt. Ein Wunder. Der Sage nach musste etwas in dem großen Schicksalsplan schiefgelaufen sein. Es hätte natürlich die Sünder in der Kneipe treffen sollen und nicht die Frommen in der Kirche. Volkes Stimme sagt, dass an jedem 100. Jahrestag dieser Schreckensnacht, wenn die Nebel fallen, die Ertrunkenen wieder aus dem Meer emporsteigen, grün und tropfend, und sich die Sünder holen. Ja, wie der Zufall so spielt, heute ist so ein Jahrestag. Na wunderbar. Und den Nebel haben wir schon. Das ist nur Meeresdunst. Das alte Pub ist übrigens immer noch da. Du wirst es mögen. Niedrige Decken, das Gebälk aus Eichenholz, alte Lampen. Da gehen wir nicht hin. Natürlich gehen wir hin. Paul, du hast mir versprochen... Ich habe versprochen, dass ich nie mehr trinke. Ich habe nicht versprochen, dass ich nie mehr eine Kneipe betrete. Wir müssen sowieso dorthin. Unseren Schlüssel holen. Unser Ferienhäuschen gehört dem Wirt. Bitte sehr, Doktor. Das soll ein Doppelter sein? Das soll kein Doppelter sein. Das ist ein... Also trinken Sie und hören Sie auf zu motzen. Abend. Abend, Sir. Abend, Madam. Na. Mr. Ramsey? Ja. Wir sind die Gilmores. Ah, freut mich. Linda? Ja? Die Gäste fürs Häuschen sind da. Ah, Moment, ich komme gleich. Ruhig. Dieser verdammte Köter ist ja eine Gefahr für alle. Fressen, bellen und beißen, das ist alles, was er kann. Er ist ein ausgezeichneter Wachhund. Er ist gefährlich. Madam, er könnte Ihnen glatt ein Bein abbeißen. Aber nur, wenn Sie ein Dieb wären. Oder jemand, der sich ständig über die Größe des Drinks beschwert. Ja, ja, ja, ja. Apropos Drink, was darf ich Ihnen anbieten? Wodka mit Zitrone. Paul. Für meine Frau und für mich ein Wasser, bitte. Irgendwas zum Wasser dazu? Danke, nein. Okay, das geht heute auf Kosten des Hauses, Sir. Oh, vielen Dank. Ihres ist nicht auf Kosten des Hauses, Doktor. Wie bitte? Sie haben Ihren Drink nicht bezahlt. Der war so klein, dass ich gedacht habe, Sie schämen sich, dafür auch Geld zu nehmen. Ja. Mr. und Mrs. Gilmore? Ich bin Linda Ramsey. Hier sind Ihre Schlüssel. Sie sind markiert. Haustür, Hintertür, Garage. Danke. ich habe Ihnen das Notwendigste besorgt. Brot, Milch, Tee und im Kühlschrank ist auch noch einiges. Vielen Dank, sehr freundlich von Ihnen. Das machen wir immer für unsere Gäste. Ich habe geputzt, die Bettwäsche ist frisch und im Schlafzimmerschrank finden Sie auch wärmere Decken. Hm, vielen Dank. Ja, wunderbar. Komm, Paul, wir fahren. Schau, direkt über der Küste. Ist das nicht wunderbar? Sieht wirklich nicht übel aus. Na, freust du dich jetzt, dass wir hierher gekommen sind? Ja, das sind auch ganz nette Leute da unten. Sieh mal, du kannst von der Hintertür direkt zum Strand gehen. Ach, das muss wunderschön sein im Sommer. Und es ist so ruhig hier. Keine kreischenden Möwen, nur das Rauschen vom Meer. Was hast du, Paul? Diese weißen Dinger da am Strand. Was kann das sein? Kann ich nicht erkennen. Komm, das sehen wir uns mal näher an. Das sieht ja aus wie... Oh, Gottes Willen. Nein. Nein. Ganz ruhig. Was haben Sie am Strand gesehen, Mrs. Gilmore? Tote Vögel. Der Strand war übersät mit Hunderten, Tausenden von toten Seemöwen. Es war grauenhaft. Die müssen schon länger tot gewesen sein. Die Kadaver waren ganz aufgebläht. Einige waren aufgeplatzt. Es war grauenhaft. Paul hat sie fotografiert. Ich verstehe nicht, wie er das überhaupt nur anschauen konnte. Was glauben Sie, war die Ursache? Eine Ölkatastrophe? Da war keine Spur von Öl an den Tieren. Paul meinte, es könnte eine Krankheit gewesen sein. Ja, in Frankreich hat es kürzlich eine Epidemie gegeben. Tausende toter Vögel an den Küsten. Mrs. Gilmer, als wir anfingen, sagten Sie, alle diese Leute und alle tot. Ja, ja, das weiß ich nicht mehr. Sie waren durcheinander. Sie meinten die toten Möwen, nicht wahr? Ja, natürlich. Gut, ich bin froh, dass das geklärt ist. Berichten Sie weiter. Das wird ja ein entzückender Blick aus unserem Fenster sein. Ein einziger Teppich von verwesenden Seemöwen. Die Ramses müssen das gewusst haben, aber kein Wort davon. Vielleicht haben sie nicht gesehen. Oh, ich bitte dich. Mrs. Ramsey war hier sauber machen. Die Tiere liegen mindestens schon eine Woche dort. Ich möchte wissen, was uns drin im Haus erwartet. Verwesende Ratten und Mäuse? Hör auf, Paul. Voilà. Schau dir an, wie das hier aussieht. Oh nein. Dreck auf dem Fußboden. Essenskrümel, volle Aschenbecher. Und diese fabelhafte Mrs. Ramsey hat ja angeblich für uns geputzt. Es zieht. Wo das wohl herkommt? Sieh mal, die Fensterscheibe ist zerbrochen. Wir halten uns wohl für Idioten. Hier geht's in die Küche. Ach. Hier sind Abfälle auf dem Fußboden. Leere Dosen. Jede Menge Abwasch. Und im Kühlschrank keine Milch. Ach, Paul, das ist wirklich ärgerlich. Die werden uns im Pub unterbringen müssen. Hier bleiben wir jedenfalls. Was ist? Vielleicht tun wir den Ramses Unrecht. Fühl mal den Kessel an. Der ist heiß. Psst. Das kam von da drüben. Genau. Du bleibst besser hier. Hallo? Ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich will... Ah! Oh, mein Kopf. Oh. Alles okay, Mr. Gilmore? Ist alles okay? Doktor? Wo bin ich denn? Ihre Frau hat Sie hierher ins Pub gebracht. Anne, ist dir was passiert? Nein, mich hat er nicht angerührt. Ist gleich hinausgerannt. Ja. Hast du gesehen, wie er aussah? Nein. Ich auch nicht. Er sprang plötzlich von hinter der Tür auf mich zu. Mr. Ramsey und ein paar Männer aus dem Ort suchen am Strand nach ihm. Wenn er dort noch herumschleicht, finden sie ihn auch. Sie haben den Bluthund dabei. Oh. Ihre Kopfschmerzen werden noch ein bisschen anhalten, Mr. Gilmore. Aber Sie sind nicht schwer verletzt. Oh, Gott sei Dank. Hm. Na, fündig geworden? Nein, das Gebilde ist weit gut, das hat uns ja schon meilenweit angekündigt. Wir haben alles durchforstet. In ein paar andere Häuser ist er auch eingebrochen. Ein paar Sachen hat er geklaut. Dann wurde der Nebel zu dick und wir haben es aufgegeben. Wie geht's Ihnen, Mr. Gilmore? Oh, geht schon, danke. Wenn ich diesen Kerl zu fassen kriege. Übrigens, gehören die Ihnen? Die waren im Schlafzimmer Ihres Häuschens. Nein, das sind nicht meine Tabletten. Vielleicht gehören sie diesem Hausbesetzer. Lassen Sie mich mal sehen. Ja. Jeweils eine nach Bedarf. Ah, da steht ein Name. Schreckliche Schrift. T. Ellis. Ellis? Ja. Sagt Ihnen der Name etwas? Nein. Nun, ich kann Ihnen etwas über diesen Mr. Ellis erzählen. Er leidet an plötzlichen Bewusstseinsausfällen. Wenn er seine Tabletten nicht mehr hat, wird er Probleme bekommen. Ja, geschieht ihm recht. Hier. Schauen Sie mal. Ah, hei Teufel. Das ist eines von den stinkenden Viechern am Strand. Es ist alles voll mit toten Seemöwen. Und das Komische ist, Linda schwört, am Donnerstag hat sie dort keine gesehen. Wo bleibt denn mein Doppelter? Ja, der Reihe nach. Ah, Mr. und Mrs. Gilmore. Wie geht's dem Papst? Oh, danke, viel besser. Für mich ein Bier. Kommt sofort. Hier geht es ganz schön zu, nicht wahr? Sonnabend, Zimmer, Sie kommen aus den umliegenden Ferienhäusern und Sie werden vor den Stammgästen bedient. Alf! Sie müssen warten, wie alle anderen auch. Wenn der mal krank wird und stirbt, dann lasse ich ihn auch warten. Sie wollen also nicht, dass er die Polizei verständigt? Nein. Ich habe in letzter Zeit genug mit der Polizei zu tun gehabt. Naja, ich habe es in der Zeitung gelesen. Aber Sie waren nicht schuld, ich weiß. Ein Wodka mit Zitrone, bitte. Und ein Wasser. In Ordnung, Madam. Erwarten Sie jemanden? Nein, warum? Weil Sie jedes Mal nach der Tür schauen, wenn sie aufgeht. Sammeln Sie hier Stoff für einen Artikel? Wie kommen Sie denn darauf? Sie sind Reporter. Ich nehme an, Menschen mit Verstand kommen im Winter nicht hierher. Nein, Sie nehmen falsch an, Doktor. Was könnte denn hier Stoff für einen Artikel liefern, Doktor? Unsere hübsche Sage zum Beispiel. Heute ist Jahrestag. Wodka mit Zitrone. Ein Wasser. Ja. Ein Whisky. Ich wollte einen Doppelten. Das ist ein Doppelter. Entschuldigen Sie mich. Ah, ich habe es immer mit ihm wegen des Einschenkens. Eigentlich ist er dabei ziemlich großzügig, aber das braucht er ja nicht so genau zu wissen. Mr. Gilmore, für Sie. Hm? Ein Mr. Wilson. Das ist doch dein Chef. Ja, danke. Wieso weiß der die Nummer, Paul? Wieso weiß der die Nummer vom Pub? Ich habe doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Wer ahnt denn, dass er wirklich anruft? Ach, das war doch im Voraus abgemacht. Deshalb ist für den Urlaub alles umgeschmissen worden. Das stimmt nicht, Anne, glaub mir. Der Kollege kam mit seiner Geschichte nicht weiter. Ich bin in der Nähe. Da hat Wilson natürlich mich angerufen. Natürlich. Unser Urlaub ist dabei völlig egal. Es dauert nicht lange. Ich hole mir die Infos und telefoniere den Bericht durch. Morgen sind wir wieder im Dorf. Und von was handelt diese weltbewegende Geschichte, der wir einen ganzen Tag opfern? Ein Laserexperte wird vermisst. Er arbeitet beim Verteidigungsministerium, im Zentrum für fortschrittliche Waffensysteme. Hat eine Menge Dokumente mitgehen lassen. Im Augenblick breiten sie den Mantel des Schweigens darüber. Aber das Forschungszentrum ist nicht weit von hier. Vielleicht finde ich jemanden, der mir etwas über Alice erzählt. Alice? Hast du Alice gesagt? Ja. Der mit den Tabletten? Ja, der sich in unserem Häuschen versteckt hat. So nah war ich dem schon. Deshalb müssen wir danach auch schleunigst zurück. Geht's nicht ein bisschen schneller? Nein. Der Nebel wird dicker. Da, das Auto, pass auf! Erzählen Sie weiter, Mrs. Gilmore. Weiter gibt es nichts. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich hier aufwachte. Gut. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Ich sehe keinen Grund, weshalb wir Sie nicht in ein paar Tagen nach Hause entlassen können. Ich möchte meinen Mann sehen. Ja, ich fürchte, er hat es leider nicht so gut überstanden wie Sie, Mrs. Gilmer. Schwere Schädelbrüche und Hirnverletzungen. Hirnverletzungen? Ja, er ist ziemlich verwirrt, desorientiert. Er lebt in einer Traumwelt und kann seine Fantasien nicht von der Wirklichkeit unterscheiden. Ich will ihn sehen. Selbstverständlich. Aber ich warne Sie, er hat Erinnerungslücken. Vielleicht erkennt er sie gar nicht. Ich glaube, man fährt ihn gerade im Garten spazieren. Warum sollen wir denn so leise reden, Paul? Weil die sollen nicht merken, dass ich weiß, was die vorhaben. An was erinnerst du dich? An alles. Ja, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, die haben dich auch durch die Mühle gedreht. Wann lassen sie dich raus? In ein paar Tagen. Vielleicht schon morgen. Gut, hör zu. Sobald du draußen bist, gehst du zu Wilson und erzählst ihm alles. Alles, verstehst du? Die toten Vögel, der Autounfall, wie wir zurückgegangen sind. Zurückgegangen? Ja, nach dem Unfall. Ins Dorf. Aber Paul, wir sind doch gar nicht zurückgegangen. Also doch. Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst? Wie wir mit dem Auto zusammengestoßen sind und über die Klippen gestürzt sind. Wir sind nicht mit dem anderen Auto zusammengestoßen, Anne. Ich habe das Steuer gerade noch rumreißen können. Aber du bist doch gar nicht gefahren, Paul. Ich war am Steuer. Nein, wir hatten uns furchtbar gestritten. Bitte, Anne, versuche dich zu erinnern. Geht's nicht ein bisschen schneller? Nein, der Nebel wird dicker. Dann lass mich fahren. Du hast keinen Führerschein mehr. Das ist mir egal. Ben, das kann eine Wahnsinnsgeschichte werden. Und ich lasse sie mir von dir nicht kaputt machen. Okay. Wenn du unbedingt fahren willst, dann tu's. Ich mache keinen Finger mehr für dich krumm. Gut, dann lass mich ran. Dieser verdammte Nebel. Er wird immer dichter. Dann fahr langsamer. Du brauchst doch nicht so zu rasen. Jetzt fang nicht schon wieder an. Ich weiß schon, was ich tue. Da! Das Auto! Pass auf! Erinnerst du dich nicht? Der Doktor hat mir gesagt, dass du verwirrt bist. Ich war am Steuer, Paul, nicht du. Ich bin ins andere Auto hineingerast. Ich habe den Fahrer totgefahren. Hast du die Fotos nicht gesehen? Was für Fotos? Die Polizei gemacht hat. Das Auto von Alice ausgebrannt, unseres halb in einer Sanddüne vergraben. Ich am Steuer, du neben mir. Das sind doch Fälschungen, Anne. Merkst du das nicht? Alles wird so hingestellt, als ob wir niemals zurückgegangen wären. Warum sollten sie sich die Mühe machen, irgendetwas zu fälschen? Was glaubst du, wo wir hier sind? In einer Klinik. In einer Klinik? Hast du schon mal eine Klinik gesehen mit einem 6 Meter hohen elektrischen Stacheldraht? Mit Wachhunden? Soldaten? Bewaffneten Patrouillen rund um die Uhr? Es ist ein Militärhospital. Wir hatten Hirnverletzungen und brauchten eine Spezialbehandlung. Hier gibt es die nötigen Einrichtungen dafür. Oh ja, die haben sie. Erinnerst du dich daran, dass sie dich operiert haben? Nein, ich war doch bewusstlos. Aha. Sie wickeln dir den Kopf mit Bandagen ein und machen dir vor, sie hätten dich operiert. Aber wofür denn? Um zu verschleiern, was sie wirklich mit uns gemacht haben. Ich werde eine Schwester suchen. Du musst wieder ins Bett. Wir kriegen eine Gehirnwäsche, Anne. Kapierst du das nicht? Doch schau mich nicht so an. Ich bin nicht verrückt. Natürlich nicht. Dieses sogenannte Hospital ist Teil des Verteidigungsministeriums. Abteilung Psychologische Forschung. Spezialbehandlung, ja. Aber Gehirnwäsche. Ein Umarrangement unserer Erinnerungen. Wir sollen nach Plan vergessen. Das ist doch gar nicht möglich. Ich kenne die Techniken, Anne. Letztes Jahr habe ich einen Artikel darüber geschrieben. Am schnellsten geht es mit Hypnose unter Drogen, aber das funktioniert nicht so gut, wenn man weiß, was sie bezwecken und dagegen ankämpft. Ich kämpfe dagegen an, Anne. Natürlich, Paul. Wir werden später noch einmal darüber sprechen. Dann ist es zu spät. Sie werden was anderes ausprobieren. Ich muss jetzt mit dir darüber reden. Erinnerst du dich denn an gar nichts, was passiert ist, als wir ins Dorf zurückgegangen sind? Wir sind nicht zurückgegangen, Paul. Was ist das? Ein Hubschrauber. Die starten und landen hier den ganzen Tag. Ach, ich glaube, Ich erinnere mich an irgendetwas mit einem Hubschrauber. Ja, natürlich. Als wir nach dem Unfall zu uns kamen, da brummte einer über uns herum. Anne? Oh. Ist alles mit dir in Ordnung? Paul? Ach, Gott sei Dank. Tut dir was weh? Was ist denn passiert? Da stand ein Wagen mitten auf der Straße. Ich habe das Steuer rumgerissen, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Dabei sind wir über die Klippe gestürzt. Gott sei Dank sind wir in einer Düne gelandet. Sonst wäre es wohl aus mit uns gewesen. Wie geht es dir? Ein bisschen kaputt. Was ist das für ein seltsames Geräusch? Ein Hubschrauber. Ist irgendwo in der Nähe eine Militärbasis. Versuch mal aufzustehen. Oh, warte, nein, ich helf dir. So. Meinst du, dass du gehen kannst? Ich denke schon. Es wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Die Flut kommt. Ich kann nicht mehr. Wir haben es gleich geschafft. Ach, was sollen wir denn jetzt tun? Die Straße suchen. Und sehen, ob es irgendwo eine Tankstelle oder eine Werkstatt gibt. Verdammt. Wenn wir ein Auto mieten können, könnte ich immer noch an meine Story kommen. Es ist erst kurz nach 10. Ach, deine verdammte Story. Oh, ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Besorg das Auto und komm mich holen. Doch das Auto, was auf der Straße gestanden hat. Wer zum Teufel sind Sie denn? Sie, lassen Sie mich los, verdammt nochmal. Das war unser Auto, das Sie gerade haben abstürzen lassen. Sie haben uns fast umgebracht. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Nein? Parken Sie immer mitten auf der Straße über einem Cliff, ohne Licht? Sie müssen doch gehört haben, wie wir runtergekracht sind. Sie haben sich nicht einmal darum gekümmert, ob wir tot oder lebendig da unten angekommen sind. Das ist nicht mein Auto, ehrlich. Das ist dem seins, da hinten auf dem Rücksitz. Was? Ist das die Möglichkeit? Paul, was ist... Oh Gott! Der war schon so, wie ich ihn gefunden habe, Lady. Übers Steuerrad gekippt, Blut am ganzen Kopf. Ich habe ihn nur auf den Rücksitz verfrachtet. Ich fahre ihn jetzt ins nächste Krankenhaus. Liegt er noch? Ja. Haben wir etwas, um ihm die Kopfwunde zu verbinden? Hier, mein Tuch. Gut. Anne, setz du dich bitte zu ihm. Ich werde fahren, okay? Okay. Sieh zu mir nach vorn. So ein Pech aber auch. Wer sind Sie eigentlich? Charlie Harrington. Wo geht's denn jetzt hin? Im Dorf gibt es einen Arzt. Wir bringen ihn erstmal dahin. Mhm. Der Nebel macht es nicht gerade leichter. Sind Sie sicher, dass Sie gut genug sehen? Es geht. Anne, sieh zu, dass du rausbringst, wer das ist. Durchsuch seine Taschen. Da werden Sie nichts finden, Lady. Ich habe schon geschaut. Nein, da ist tatsächlich nichts. Nicht einmal Kleingeld. Ah, hier auf dem Boden ist eine Reisetasche. Die gehört mir. Geben Sie sie mir. Nur ein paar persönliche Dinge. Wäsche, schmutzige Socken. Sehen Sie im Handschuhfach nach. Vielleicht ist dort etwas, das ihn identifizieren kann. Das sind nur ein paar leere Erdnusstüten. Habe ich schon gecheckt. Sie waren aber fleißig. Ich bin bloß neugierig. Ich vermute, dass er niedergeschlagen und beraubt worden ist. Sobald wir ihn versorgt haben, werde ich die Polizei verständigen. Sehen Sie, Chef, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Ja. Und? Halten Sie an. Lassen Sie mich raus und vergessen Sie, dass Sie mich gesehen haben. Warum? Naja, wie Sie gesagt haben, er ist sicher niedergeschlagen und beraubt worden. Also wen werden sich die Bullen als erstes greifen? Ich will es Ihnen sagen. Den armen Unschuldigen, der zufällig vorbeikommt und der zufällig Vorstrafen hat. Sie sind vorbestraft? Ich kann Sie nicht anlügen, Lady. Sowas mache ich doch nicht. Zugegeben, früher, in meiner Jugend, da habe ich ein bisschen geklaut. Aber das ist jetzt vorbei. Und vielleicht auch ein bisschen Raub mit Gewaltanwendung? Aber nur ein ganz kleines bisschen. Jeder macht mal etwas, das ihm später leid tut. Sicher. Da wir gerade dabei sind, verstehen Sie mich nicht falsch, Chef. Aber stellen wir uns doch einmal vor, dieser Kamerad wäre von einem angetrunkenen Fahrer niedergefahren worden und Sie wären zufällig in der Nähe. Wen, denken Sie, verdächtigen die Greifer als Ersten? Das war unterhalb der Gürtellinie. Ich kenne Sie vom Bild aus der Zeitung. Wie ich schon sagte, ich will Sie nicht beleidigen, aber verstehen Sie doch meinen Standpunkt. Sie tragen eine recht teure Armbanduhr, Charlie. Unser Freund auf dem Rücksitz muss seine verloren haben. Sie hätten Bulle werden sollen, Mr. Gilmore, so schnell wie Sie Gleichschlüsse ziehen. Natürlich, das ist eine sehr teure Uhr. Und ich hätte mir so eine nie kaufen können. Aha. Ich habe sie beim Pokern gewonnen. Schwer zu glauben, Charlie. Die Wahrheit ist oft schwer zu glauben, Mr. Gilmore. Deshalb müsst ihr Zeitungsleute sie ja auch so oft frisieren. Was meinst du, Anne? Können wir vergessen, dass wir ihm begegnet sind? Wollen Sie nicht wenigstens bei uns bleiben, bis wir beim Doktor im Pub sind? Möglicherweise müssen wir ihn die Treppen hinauftragen. Oh, den trage ich Ihnen mit einer Hand, wohin Sie wollen, Lady. Wenn ich mich nur gleich danach mit meiner Tasche davon machen darf. Hierher! Langsam. Passen Sie auf seinen Kopf auf! Er wird auch mit jedem Schritt schwerer. Komisch, dass der Hund uns nicht verbellt hat. Was ist denn für ein Hund? Ja, die Wirtsleute haben einen Dobermann. Verdammt, wenn sie mir das vorher gesagt hätten, wäre ich hier niemals rein. Hunde mögen mich nicht. Vorsicht! So, wohin jetzt? Legt ihn aufs Bett. Ja. Langsam. Ja. Und jetzt. Der bekommt langsam wieder Farbe. Jetzt sieht er schon viel besser aus. Wo ist denn der Arzt? Unten im Pub natürlich. Kommen Sie, Charlie, ich lade Sie zu einem Drink ein. Sie haben ihn sich verdient. Kommen Sie, Charlie, hier lang. Was möchten Sie trinken? Ein Pub. Wohl um diese Zeit ganz leer? Tja. Vorhin, als wir weggingen, war es rappelvoll. Dann wird die Halsarmee mit der Sammelbüchse wohl hier gewesen sein. Die kickt am schnellsten die Kneipen leer. Wenigstens brauchen wir jetzt nicht lange zu warten, bis wir einen Drink bekommen. Was darf sein? Ja, wenn ich schon eingeladen bin, mein extra großen Whisky. Mr. Ramsey? Kundschaft! Wird man hier auch mal bedient? Hier ist Kundschaft! Mr. Ramsey! Wahrscheinlich hat das Gedröhne die alle rausgetrieben. Da kriegt man ja Kopfschmerzen von. Ja, dann mach mal die Musik aus. Oh. Mr. Ramsey? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ist das hier ein Leichenhaus oder ein Pub? Bedienung! Oder ist es okay, wenn ich mir selbst einen eingieße? Tja, wenn jemand kommt, ist es wohl die einzige Möglichkeit, nicht zu verdursten. Wollen Sie auch einen Whisky? Charlie, jetzt könnte ich wirklich einen brauchen. Aha. Aber lieber nicht. Nur ein Mineralwasser. Ah, wollen Sie runter von dem Zeug? Ja. Sehr klug nach dem, was passiert ist. Mhm. Danke. Tut mir leid, aber hier stimmt was nicht, Chef. Wieso? Sehen Sie sich doch mal die Tische an. Überall halbvolle oder volle Gläser. Warum haben die wohl so schnell die Kurve gekratzt? Paul, keine Spur vom Doktor oder von irgendwem. Wo sind die Ramseys? Wissen wir auch nicht. Wo sind alle Gäste? Die werden bald wiederkommen. Weit können sie ja nicht sein. Warum nicht? Hm. Wo sollen die denn hin? Hier gibt's doch nichts. Und die Autos stehen auch vor der Tür. Ja, wenn es nichts gibt, wo man hingehen kann. Wo sind die dann? Woher soll ich das wissen? Vielleicht ist ein Schiff in Seenot geraten und dann sind sie alle am Strand. Unten am Strand? Gucken Sie doch mal die Garderobe an. Lauter Mäntel und Hüte. Wer ist denn so verrückt, bei dem Wetter ohne Mantel in der Kälte an den Strand zu gehen? Er hat recht, Paul. Ich werde mal durchs Dorf gehen und an ein paar Türen klopfen. Wir haben einen Verletzten oben. Sollen wir nicht einen Notarzt rufen? Der wird in dem dicken Nebel seine Freude haben, aber versuchen können wir es ja. Verdammter Mist. Tja, das Ding ist tot. Ja. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Dorf. Da ist ein Geschäft. Das muss Telefon haben. Hallo? Hallo? Können wir telefonieren? Die Tür ist ja offen. Was denn um diese Zeit nicht abgeschlossen? Doch, aber das Holz um den Riegel ist zersplittert. Hat wohl jemand eingetreten. Ein Einbruch? Möglich. Na, das müssen wir uns ansehen. Langsam, Chef, langsam. Angenommen, die Polizei ist gerade im Anrollen und ich mitten in der Nacht in einem Laden, von dem die Tür eingetreten ist. Na, wie sieht denn das aus? Sie machen sich zu viele Gedanken, Charlie. Kommen Sie schon. Aber leise. Vielleicht ist er noch drinnen. Mensch, können Sie nicht aufpassen? Das tut mir leid. Na, jetzt brauchen wir auch nicht mehr leise zu sein. Entweder ist er nicht da oder stocktaub. Dann telefonieren Sie mal. Da. Ja, das gibt's doch nicht. Das gibt's auch nicht. Chef, kommen Sie mal her. Und jetzt horchen Sie mal scharf hin. Was können Sie hören? Nichts. Nur das Meer. Eben. Sonst nichts. Keine Eulen, keine Hunde, keine Katzen, nichts. Nur das Meer. Vielleicht halten sich die Leute hier keine Tiere. Das Dorf ist voll davon. Gestern Nacht bin ich so um 3 Uhr hier gewesen. Hab mir große Mühe gegeben, dass mich niemand bemerkt. Und was war? Zu Hunderten haben die Hunde losgelegt. Ohrenbetäubendes Gebell. Und wo sind die jetzt? Warum wollten sie nicht gesehen werden? Das ist so eine Frage. Aber wenn sie es schon genau wissen müssen. Ich hatte Gepäck. Ich hatte eine Runde durch unbewohnte Ferienhäuser hinter mir. Sie sind eingebrochen, ja? Ich denke, das ist Vergangenheit. Ja, gestern ist Vergangenheit. Sie waren das also in unserem Haus. Welches? Na, das blaue vorne mit dem roten Dach. Das ganz am Rand, über dem Strand? Ja, genau das. Nein, das war schon besetzt. Der Kerl war drin. Welcher Kerl? Na, der vom Auto. Der, den wir die ganze Zeit herumgeschleift haben. Der? Also das ist Alice. Hä? Nichts, Charlie. Also ich habe das dumpfe Gefühl, dass Sie eine ganze Menge mehr wissen, was hier läuft, als Sie rauslassen. Ich tappe im Dunkeln wie Sie, Charlie. Kommen Sie, lassen Sie es uns in einem anderen Haus probieren. Wo sind Sie, Chef? Hier. Mit diesem Haus ist es wie mit allen anderen. Haustür eingetreten und niemand drin. Na, das Gegenüber, das sollten Sie erst sehen. Der Tisch ist gedeckt, Essen schon in den Schüsseln. Und keine Sau ist da. Es ist also passiert. Die Toten sind gekommen und haben sich die Lebenden geholt. Gespenster, die Türen eintreten? So einen Schwachsinn habe ich selten gehört. Schwachsinn? Ja, und wo sind Sie denn alle? Weiß ich doch nicht. Aber wir müssen es rausbekommen. Okay. Ist hier jemand? Irgendjemand? Seid ihr alle taub? Hört ihr das? Hören Sie auf! Sind Sie verrückt geworden? Ich schmeiße euch die Fenster ein! Hört ihr das? Zufrieden? In diesem gottverdammten Kaff gibt es außer uns keinen einzigen lebenden Menschen. Ich hole gerade einen Whisky für unseren Patienten. Ich glaube, er kommt zu sich. Sehr gut. Ihr beide werdet nämlich sofort von hier verschwinden müssen. Warum? Keine Zeit für Erklärungen. Fahr so schnell du kannst. Und beim ersten Telefon, das funktioniert, rufst du die Redaktion an. Und Charlie? Wo ist der? Abgehauen. Bitte, Anne, hör mir jetzt gut zu. Das ist wichtig. Versuche, direkt zum Chefredakteur durchzukommen. Erzähle ihm, dass du Alice im Auto hast. Er wird dir sagen, wo du ihn hinbringen sollst. Alice? Ja, Alice. Sag Wilson, er soll mir ein Team zur Verstärkung schicken. Sofort. Ich habe eine Story laufen, dass ihm die Augen übergehen werden. Was für eine Story? Und bitte keine Zeitverschwendung. Tu einfach, was ich dir sage. Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Deine Sklavin? Wenn du meine Hilfe brauchst, dann kannst du mir auch sagen, wofür. Okay. Okay. Also, der Name Forschungszentrum für fortschrittliche Waffensysteme ist nur Tarnung. Die Arbeit von Alice hat auch nichts mit Laser zu tun. Womit dann? Er ist Bakteriologe. Beim Verteidigungsministerium? Biologische Waffen. Genau. Es ist eine Forschungseinrichtung für biologische Kriegsführung. Ich habe gedacht, die ist geächtet. Haben sich nicht die... Natürlich ist die geächtet. Deshalb werden die Verantwortlichen bis zum Äußersten gehen, um zu verhindern, dass irgendwelche Details in die Öffentlichkeit durchsickern. Ach, ich glaub's einfach nicht. Einige der jüngsten Entwicklungen auf diesem Gebiet waren so grauenhaft, dass Alice entweder darüber seinen Verstand verloren hat oder sein Gewissen letztendlich doch Alarm geschlagen hat. Ja, wie dem auch sei. Er hat plötzlich entschieden, dass es genug ist, packte seine Aktentasche voll mit höchst sensiblen Daten und einigen Beispielen seiner gegenwärtigen Arbeit und verschwand. Dann nahm er Kontakt mit dem Ministerium auf und bot an, alles zurückzugeben, sofern die Regierung auf einige Bedingungen eingeht. Und zwar welche? Die Armee aufzulösen, alle Waffen zu zerstören, die atomaren wie die konventionellen, und zu versprechen, dass sie sich nie mehr an einem Krieg beteiligt. Ach, darauf geht doch die Regierung nicht ein. Der muss verrückt sein. Ach, vielleicht kann man sagen, er ist zu optimistisch. Aber die Regierung antwortete nicht, sondern startete eine landesweite Jagd auf ihn. Da rief Alice unsere Zeitung an und versprach auszupacken. Wir verabredeten uns hier im Dorf. Er sagte, er würde der Welt zeigen, an was er gerade arbeitet. Die toten Vögel. Richtig. Deshalb habe ich die Fotos gemacht. Ich sollte ihn um Punkt 8 im Pub treffen. Ausgerechnet in unserem Häuschen hat er sich versteckt. Als wir auftauchten, ist er wahrscheinlich in Panik geraten und abgehauen. Das ist das Auto von Alice. Schnell, sieh nach, ob er noch im Schlafzimmer ist. Alice! Alice! Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück, Alice! Was machen wir denn jetzt? Wir müssen sofort hinterher! Den holen wir doch nie mehr ein. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen eine Telefonzelle finden. Wenn ich der Redaktion Bescheid sagen kann, schicken die Leute aus, die nach ihm suchen. Halt! Was ist jetzt? Die Kirche. Überall haben Charlie und ich gesucht, nur nicht in der Kirche. Ich sehe gar nichts. Hallo? Ist hier jemand? Komm, lass uns gehen. Da muss doch irgendwo ein Lichtschalter sein. Ah, hier. Hallo? Lieber Gott, was macht ihr denn alle hier? Doktor... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht es dir gut genug, dass du fahren kannst? Ja. Was hast du denn da drinnen noch gemacht? Fotos. Von den Leichen? Ja. Die veröffentlicht keine Zeitung mehr, so wie die ausgesehen haben. Sie werden sie veröffentlichen. Alle diese Leute. Das ganze Dorf. Einer neben dem anderen im Kirchengestühl. Ich verstehe das nicht. Die Leichen verwesten schon. Aber es ist doch erst ein paar Stunden her, dass sie noch lebten. Wir haben mit ihnen gesprochen. Und jetzt aufgequollen. In Auflösung. Wie die Möwen. Du meinst, das war Alice? Ja. Er hat gesagt, er wolle mir zeigen, welche grauenvollen Folgen biologische Kriegsführung haben kann. Ich dachte, er meint die Vögel. Aber das hier war wohl schon die Generalprobe. Mit Menschen. Anne, du hast recht. Der Mann ist total verrückt geworden. Er ist geisteskrank. Paul, da drüben. Hinter der Kirche kommen Leute vor. Soldaten. Nichts wie weg von hier. Vielleicht können sie helfen. Fahr los, schnell. Paul, warum haben die auf uns geschossen? Warum? Weil wir gesehen haben, was wir nicht sollten. Wir müssen von der Straße weg. Wir sind gleich an der Stelle, wo unser Auto abgestürzt ist. Da brennt was. Ein Auto. Das ist doch Alice' Auto. Schau dir die Einschusslöcher an. Also Alice haben sie schon. Jetzt brauchen sie nur noch uns. Den Fuß aufs Gas. Hol aus dem Karren raus, was du kannst. Was ist das? Durch! Nichts wie durch, uns bleibt nichts anderes übrig. Geht es dir gut? Ja. Ja, mir geht es gut. Hör zu, Anne. Sobald du hier rauskommst, geh sofort zur Zeitung. Zu Wilson. Erzähl ihm alles, was passiert ist. Erzähl es ihm. Was ist? Was siehst du mich so an? Paul, es ist nichts passiert. Wir sind nicht ins Dorf zurückgegangen. Ich bin in das Auto von Alice hineingefahren. Beide Wagen sind über die Klippen gestürzt. Er starb, wir nicht. Das ist alles. Wir sind nicht zurückgegangen. Ich habe Sie gewarnt, Mrs. Gilmer. Ich weiß. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Er kann geheilt werden. Geheilt? So wie Sie Anne geheilt haben, ja? Das hoffe ich. Ich verweigere jegliche Operation. Haben Sie gehört? Ich verweigere sie. Mhm. Ohne Erlaubnis können wir Sie nicht operieren, das ist klar. Und da Sie nicht zurechnungsfähig sind... Ich habe die Erlaubnis gegeben, Paul. Anne! Glaube mir, Paul, es ist besser so. Ich verstehe. Ich habe mir alles nur eingebildet. Wir sind nie zurückgegangen. Richtig. Die toten Vögel... Die hat es gegeben. Es war ein Virus, ein ziemlich gängiges sogar... Letztes Jahr hatte es in Frankreich eine ähnliche Epidemie gegeben. Und all diese Leute sind nicht gestorben. Sie können sie lebendig vorführen. Das ist wirklich ein außergewöhnliches Kapitel dieser ganzen Geschichte. Nachdem sie das Dorf verlassen hatten, war dort eine schreckliche Tragödie passiert. Der Vikar hielt einen Abendgottesdienst in der Kirche ab, so wie jedes Jahr zum Jahrestag der Sage. Die Zentralheizung muss einen Defekt gehabt haben, ein Leck in den Gasrohren oder ähnliches. Jedenfalls gab es eine Explosion und ein Feuer brach aus. Sie starben alle. Ein furchtbares Unglück. Ein Unglück? Sie haben all diese Leichen aus dem Pub und aus den Häusern herausgezerrt und in die Kirche gesetzt. Wir haben die Leichen gesehen, nicht wahr, Anne? Im Kirchengestühl sauber aufgereiht. Wir haben sie gesehen. Nein, Paul, das haben wir nicht. Ich habe Fotos gemacht. Hier ist Ihr Film. Wir haben ihn für Sie entwickelt. Massenweise tote Vögel. Aber der Rest ist unbelichtet. Sie haben also auch den Film bearbeitet. Ihre Fantasie hat die ganze Geschichte bearbeitet, Mr. Gilmer. Wenn Sie das erst einmal einsehen, sind Sie auf dem Weg der Besserung. Letzten Endes hat sich alles für Sie passend fügen lassen, nicht wahr? Alice ist tot. Seine Leiche bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, mitsamt den Einschusslöchern. Wir werden Ihnen jetzt eine Spritze geben, damit Sie sich beruhigen. Sie steigern sich in einen Gemütszustand hinein, der Ihnen nicht gut tut. Überlassen Sie ihn jetzt uns, Mrs. Gilmer. Sie können ihn besuchen, wann immer Sie wollen. Danke, Doktor. Mach dir keine Sorgen, Paul. Es wird alles wieder gut. Auf Wiedersehen, Mrs. Gilmer. Sie hat recht, Mr. Gilmer. Es wird alles wieder gut. Und jetzt rollen Sie bitte den Ärmel hoch. Nein! Seien Sie nicht töricht, Mann. Ich kann auch jemanden rufen, der Sie festhält. So, das ist schon besser. Das wird Sie müde machen. So. Sie sind nicht zurückgegangen, Mr. Gilmer. Sie wissen das. Sie sind nicht zurückgegangen. Kämpfen Sie nicht dagegen an. Okay. Okay, ich bin nicht zurückgegangen. Aber wenn doch, dann könnten Sie ernste Probleme bekommen, Doktor. So? Sie haben doch gesagt, Sie konnten Alice nur anhand seiner Armbanduhr identifizieren. Aber Alice hatte zum Schluss keine Armbanduhr mehr. Charlie hat eine goldene Armbanduhr getragen. Er hat sich wohl selbst bedient. Diese total verbrannte Leiche... ist gar nicht Alice. Also wenn ich mir die ganze Sache nicht nur einbilde, dann ist Alice mitsamt seinen Viren sehr lebendig. Als nächstes könnte ein anderes Dorf an der Reihe sein. Sie könnten Probleme bekommen. Mr. Gilmer. Probleme. Mr. Gilmer! Verdammt! Probleme bekommen. Herr Minister, wir haben Probleme. Ihr biologische Kriegsführung, Reed. In Sachen Alice. Probleme. Wir haben Probleme. Ernste Probleme. Wir haben Probleme. Das unheimliche Dorf. Kriminalhörspiel von Rodney David Wingfield. Aus dem Englischen von Helga Kästner. Mit Hans-Georg Pantschak, Paul Gilmore. Michaela Masatsch, Anne, seine Frau. Harald Dietl, Charlie. Claudius Zimmermann, Dr. Reed. Sowie Marianne Jeitner, Gerd Feller und Christian Marschall. Ton und Technik Wilfried Hauer und Susanne Wocker. Regieassistenz Holger Buck, Akkordeon Jörg Maurer, Regie Marina Dietz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1993.